Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Neues Intrigespiel der Kriegslustigen«. Darin hieß es, die USA begannen jüngst mit einem neuen Intrigantenspiel gegen die TVRK. Der USA-Verein für Freiheit Nordkoreas und die südkoreanische Organisation Gesellschaft der Familien der vom Norden Entführten sowie weitere Intrigantenorganisationen behaupteten jüngst, dass ein amerikanischer Student, der vor 12 Jahren in China verschollen war, wahrscheinlich von Nordkorea entführt worden sei. Spektakulär begannen sie mit der Internet-Unterschriftensammlung zur Forderung nach der Durchbringung der diesbezüglichen Resolution im Parlament. Und die Massenmedien im Westen verbreiten unter Berufung auf ein geheimes Dokument, das angeblich aus den Datenbasen des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA stammen soll, das Gerücht, dass Hunderte von Verschollenen der US-Amerikaner im Gefängnis Nordkoreas sitzen. Nichts weiteres als eine grundlose Lügenpropaganda. Das ist eine psychologische Kriegsführung zur Schaffung des Vorwandes zur Entfesselung eines Aggressionskrieges auf der koreanischen Halbinsel, wo ohnehin die Lage mit Sekunden zum Kriege trappelt. Aber wir sind immer bereit, den Feinden Gegenschlag zu versetzen, wenn die Feinde uns antasten. Der jüngste Atomsprengkopf-Explosionsversuch in der TVRK war eben ein Kettenglied der praktischen Gegenmaßnahmen gegen die Drohungen und Sanktionen der USA und weiterer feindseligen Kräfte, die die strategische Stellung der TVRK als Atommacht hartnäckig negieren und die Ausübung des souveränen Rechtes der TVRK mit allem Bösen problematisieren. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.